Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete die Arbeit des Wildzuchtbetriebes Samchon vor Ort an, indem die Durchsetzung des Zuze, die Verwissenschaftlichung, die Intensivierung und die Industrialisierung der Fischzucht auf dem besten Niveau verwirklicht worden sind und der in eine große weltklassige Fischzuchtbasis hervorragend verwandelt wurde. Kim Jong-un besichtigte den neu eingerichteten Raum für die Erziehung mit revolutionären Wirken und das Kabinett über die Entwicklungsgeschichte des Betriebes. Er betonte dabei, der Wildzuchtbetrieb Samchon sei eine der patriotischen Erbschaften von Kim Jong-il für unsere Bevölkerung und Armeeangehörigen. Die Funktionäre und Belegschaft des Betriebes sollten die Produktion auf dem hohen Niveau normalisieren und das sei die Sache für die Erfüllung des lebenslangen Wunsches von Kim Jong-il und zugleich eine wichtige Sache für den Schutz des hohen Ansehens von ihm. Bei der Besichtigung verschiedener Orte des Betriebes, wie des Kabinetts zum Studium der Wissenschaft und Technik, der Steuerungszentrale, der Hallen für Samenfische, für Bebrüten und für Mast, der Fabrik für geschwellte Futter und des Gefrierlagerhauses, informierte sich Kim Jong-un konkret über die Produktion und Modernisierung des Betriebes. Er sagte, wenn man im Kabinett zum Studium der Wissenschaft und Technik die Computer-Homepage eröffnet, können die Belegschaft verschiedene Materialien lesen, sich die fortschrittlichen Wildzuchtmethoden aneignen, zugleich zwischen den Wildzuchtbetrieben die Erfolge und Erfahrungen miteinander austauschen und somit die Entwicklung der Wildzucht des Landes aktiv fördern. Kim Jong-un begutachtete aufmerksam die Funktion des Futterversorgungsautomaten, den die Wissenschaftler und Techniker der Staatlichen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit gebaut hatten und hob dabei hervor, dass man diesen Automat wirklich gut hergestellt habe. Ihm gefalle es sehr, dass der Betrieb gestützt auf die eigene Kraft und Technik und einheimische Anlagen modernisiert worden sei. Zwei Arbeiter pflegen 16 große Zuchtteiche, in denen über 10.000 Welse schwärmen. So sei dieser Betrieb ein arbeitskraftsparender Betrieb, was die Partei verlange. Voller Freude sagte Kim Jong-un, in allen Teichen schwärmen die großen und dicken Welse, die viel mehr als das Wasser zu sein scheinen, so sei es ein behaglicher Anblick. Bei der Besichtigung des Kühllagers, in dem die gefrierten Welse hochgestampelt waren, war er sehr zufrieden damit, als ob er dabei von allerlei Sorgen los wäre. Weil der Wildzuchtbetrieb Samchon an einer wohlbekannten Thermalquellenzone in Korea, die für die Zucht von Wels, einem der Warmwasserfische, ideal sei und in der man keine Sorge um Warmwasser habe, modern rekonstruiert worden sei, werden hier jährlich rund 3000 Tonnen Welse produziert. So sei es ein großer Erfolg, bemerkte Kim Jong-un voller Freude. Da der Wildzuchtbetrieb Samchon in ein Vorbild und in einen Musterbetrieb für Wildzucht verwandelt worden sei, sollte man sich mit einem höheren Ziel einsetzen, betonte Kim Jong-un und gab dann wertvolle Hinweise auf die Verwaltung des Betriebes. Kim Jong-un stattete den baubeteiligten Armeeangehörigen, die nach dem Vorhaben der Partei den großen Wildzuchtbetrieb Samchon zum Vorbild und Muster für den Bereich Fischzucht und zu einem rühmenswerten Schaffenswerk in der Songun-Ära errichtet und somit den Wunsch von Kim Jong-il erfüllt und sein hohes Ansehen verteidigt haben, den Sonderdank des obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee ab. Die Erwartung der Partei vom Wildzuchtbetrieb Samchon sei recht groß, hob Kim Jong-un hervor und äußerte seine Erwartung und Überzeugung davon, dass die Funktionäre und Belegschaft des Betriebes bei der Durchsetzung der Parteipolitik immer an der Spitze des ganzen Landes stehen würden. Fang Byung-so, So Hong-chan, Kim Yong-su und Cho Yong-won begleiteten ihn.